unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ostern liegt hinter uns und wir sind doch guten Mutes, dass Ihnen unsere Überraschung, unsere Osterüberraschung gefallen hat. Vielleicht werden wir ja auch noch häufiger mit den drei Musikern zusammen auftreten. Sons of Preacher Man. Ja, wunderbar. Und Sie werden dann auch einschalten. Die haben sich ja auch erst vor kurzem gefunden, diese drei. Und das ist eine ganz, ganz junge Erscheinung, so wie wir letztlich hier auch. Jung nicht mehr so arg. Wir fahren jetzt fort in der Bergpredigt und sind bei Matthäus. Matthäus, das vom Gesetz und von den Propheten. Matthäus lässt Jesus im Original reden und lässt ihn Folgendes sagen. Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen. Das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Und jetzt kommt ein Satz, den hören wir uns an. Und darüber werden wir jetzt auch gleich noch reden. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, bevor wir jetzt über diesen wunderbaren Satz reden, wollte ich uns natürlich noch vorstellen, das habe ich vor lauter Osterfreude vergessen. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, Professorin der Theologie, und ich bin Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Wir reden über die Bibel. Für ganz Späteinsteiger jetzt. So, Johanna, los geht's. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darf ich mal noch ein kleines Wiederholungsprogramm machen sozusagen? Bitte. Weil es ist doch länger her. Wir haben die Bergpredigt ja vor jetzt 3 Wochen verlassen. Bergpredigt ist, so wird es von, glaube ich, allen auch Wissenschaftlern angesehen, die Mitte der Jesuspredigt. Es ist das Herz der Jesuspredigt. Wir haben das schon mehrfach gesagt, es gibt es in 2 Varianten, bei Lukas und bei Matthäus. Bei Matthäus ist es deutlich ausführlicher. Trotzdem nimmt die Wissenschaft an, dass beide aus einer sogenannten Logienquelle, also aus einer Quelle von Reden von Jesus geschöpft haben. So, und dann haben wir jetzt hier an dieser Stelle 2 ganz interessante Punkte. Ich glaube, die sollte man noch mal genauer anschauen. Diese Aggression auf die, oder dieses negative Reden und dieses abfällige Reden über die Pharisäer, ja, das ja uns bei unserem christlichen Kulturkreis bis hin zu, der ist ja ein Pharisäer, das ist für uns verlogen. Ja, heuchlerisch. Ja. Pharisäer sind eigentlich ehrwürdige Leute gewesen. Mhm. Die Pharisäer haben eigentlich, lass es mich so sagen, das Judentum über das Exil gebracht. Das sind eigentlich eine Exilserscheinung. Wir erinnern uns, das jüdische Volk war in Babylon, hat seinen Tempel verloren, konnte nicht mehr opfern und musste eine andere Form von Religion ja ausarbeiten. Das haben wir ja oft schon betont. Die lag dann darin nicht, dass man im Tempel eben seine Opfer machte, sondern dass man sich zunächst einmal abgrenzte von denen, die einen da verschleppt hatten. Also von den Babyloniern, die da wohnten. Und da gab es dann diese sehr deutliche Entstehung von jüdischer Identität, um die sie heute noch jetzt im sogenannten Heiligen Land kämpfen. Also jüdische Identität heißt Beschneidung, Sabbat und Speisegebote. Und das Gebot der Absonderung, das kommt eigentlich aus dem Exil. Und da hat sich dann eine Gruppe weiser Männer herausgebildet, die genau dieses Gesetzesbefolgen in den Blick genommen hat. Und Pharisäer heißt eigentlich die Abgesonderten. Kommt von Pharash, die Abgesonderten. Und sie nennen sich auch Weise oder Schriftgelehrte. und sind dann im späteren innerjüdischen Konflikt die gewesen, die gegen den Einfluss der Hellenen gewesen sind, der Liberalen. Also das sind die Reinheits-, die Reinhalter des Glaubens und des Volkes. Ja, weil ihre Gegenspieler sind die Sadduzäer, das sind die, sagen wir mal, Nachfolger der arbeitslos gewordenen Priester, die dann später im zweiten Tempel ja wieder dann Arbeit hatten. Aber die Sadduzäer und die Pharisäer sind die Gesetzestreuen. Und die gegen immer eine Verwässerung und gegen alle Formen von Assimilation kämpfen. Wir kennen das bis heute von den sogenannten orthodoxen Juden. Damit, also die haben eine ähnliche Tendenz. Und dieses gottesgeheiligtes Volk und wir vermischen uns nicht mit den anderen. Und eine akribische Auslegung der Gebote der Tora, der mündlichen Gesetze und dazu noch Gesetze erfunden und Gebote hinzugefügt. Jesus sagt ja hier an der Stelle, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen. Mhm. Was bedeutet das denn, das Gesetz erfüllen? Was meint er denn damit? Und was meint er mit Himmelreich? Gibt es natürlich riesige Diskussionen drüber. Aber ich glaube, wenn wir der Spur folgen und sagen, dass Jesus dieses äußerliche Erfüllen des Gesetzes für den Eintritt in die Heuchelei hält, nach dem Motto, die anderen sollen sehen, wie fromm ich bin oder wie auch immer. Jesus verlegt die Fragen nach innen. Das heißt, das Gesetz soll nicht gehalten werden, sondern erfüllt. Das heißt, der Sinn des Gesetzes, der Geist des Gesetzes, der soll erfüllt werden. Mein Lieblingsautor über die Bergpredigt, der schreibt zu dieser Frage. Wer ist denn der Lieblingsautor? Ja, das ist der Herr Ragatz. Herr Ragatz hat über die Bergpredigt ein Buch geschrieben, 1945. Ein Theologe aus der Schweiz. Die Welt lag in Trümmern. Mhm. Und er hat gesagt, die Bergpredigt ist die einzige Vision, die uns aus diesem Dreck und aus diesen Trümmern herausholt. Er ist ein religiöser Sozialist und er hat gesagt, die Bergpredigt ist ein politisches Programm. Drunter kann man es nicht machen. Aber darüber können wir ja noch reden. Aber jetzt fragt er das. Der hat seinen Text über die Bergpredigt in Frage und Antwort gehalten. Also da unterhalten sich immer zwei, so wie wir. Mhm. In dem also es ist ja auch eine Idee aus der alten, aus der griechischen Antike. Du hast recht. Wo man solche Sachen in einem vermeintlichen Dialog verhandelt hat. Ja, genau. Wann ist es ganz erfüllt? Schreibt er, fragt einer. Alles Gesetz behält Bedeutung als Mahner an die Erfüllung, der uns immer wieder vor die Augen treten soll. Es behält seine Bedeutung als Lehrer, der uns die Grundordnungen Gottes kundtut. Es behält seine Bedeutung als Richter, wenn wir diese Ordnungen übertreten haben. Das Gesetz bleibt sozusagen immer der Anzeiger für das Minimum der an uns gestellten Forderung. Es ist nicht die obere Grenze, wie alle Gesetzesdiener meinen, sondern die untere. Es ist Ausgangspunkt, nicht Endpunkt. Weh dem, der es vergessen wollte, nur Gott oben und der Teufel unten sind ohne Gesetz. Jener, weil er das Gesetz ist, dieser, weil er kein Gesetz will. Das ist die Idee. Mhm. Also die Idee ist, dass das Gesetz dazu da ist, einen daran zu erinnern an die Minimalvorschriften. Mhm. Und damit unterläuft er natürlich die ganzen Pharisäer, weil er sagt, es kommt auf den inneren Sinn und die innere Tendenz deines Handelns an und nicht auf das äußere Ausfüllen. Und da ist dann auch der Link, Sabine, da werden wir noch lange drüber reden müssen, der Link zu dem Apostel Paulus. Mhm. Weil Paulus handelt dann kapitelweise über die Bedeutung des sogenannten Gesetzes. Und er sagt, er will das nicht abschaffen. Meinst du wirklich, dass ich da noch im Podcast dabei bin? Also vor dieser Strecke graut mir jetzt schon. Und ich weiß auch nicht, ob die Leser das alle mitmachen. Hier. Du meinst die Hörer? Ja, die Hörer, die dann mit Paulus traktiert halt bisschen, werden, ist ja schrecklich. Es wird halt ein bisschen kompliziert dann. Aber verstehst du, was ich sagen wollte? Ja, ich verstehe es. Gut. Jetzt werde ich mich auch zu Wort melden. Es geht nämlich um die Frage, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten. Also immer wieder, wir sind ja jetzt im Neuen Testament, aber wir haben es ja nicht zum ersten Mal hier mit Gerechten zu tun. Hm. Der Gerechte ist ja in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, eine ganz wichtige Figur. Also keine Person, sondern eine Figur der Gerechte. Und ich habe mal in der jüdischen Allgemeinen nachgeguckt. Und dort gibt es einen wunderbaren Artikel über die 36 Gerechten, religiöse Begriffe aus der Welt des Judentums. Eine jüdische Legende sagt, das Schicksal der Welt ruhe auf 36 Gerechten, hebräisch Lamed Vav Sadikim. Sie sind allerdings unbekannt oder verborgen. Dem liegt der hebräische Begriff Sadikim Nistarim zugrunde, was so viel wie verborgene Gerechte bedeutet. Und da führen sie aus, dass beim Propheten Jesaja steht, darum harrt der Ewige darauf, dass er euch gnädig sei und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme, denn der Ewige ist ein Gott des Rechts wohl allen, die auf ihn harren. Das ist Jesaja 30, 18. Und die Wörter auf ihn im letzten Satz des Verses heißen auf Hebräisch Lo und werden aus den Buchstaben Lamed und Vav gebildet. Hebräische Buchstaben sind aber zugleich Zahlenwerte. Ja. Lamed hat den Zahlenwert 30, Vav steht für die Zahl 6. Und so kamen die Juden auf die 36 Gerechten. Die nennt man auch Lamed Vav Nix. Lamed Vav Nix. Und die Zahl 36 ist die Verdoppelung von 18. Die Zahl 18 steht für das Wort Leben. Und Chai bedeutet im Hebräischen lebendig und setzt sich aus den Buchstaben Chet und Jod, also 8 und 10 zusammen. Das entspricht also dem Zahlenwert 18. Die 36 steht demnach für ein doppeltes Leben. Ja, das entspringt der jüdischen Zahlenmystik. Ja, ja. Das ist eine große, große Wissenschaft, die vor allem von den Chassidim, von den Chassiden, dann vertieft wurde. Und wir wissen, dass zum Beispiel Johann Sebastian Bach sich damit sehr gut ausgekannt hat. Der hat seine Fugen nach der hebräischen Zahlenmystik angeblich geschrieben. Ja, toll. Klammer auf, Klammer zu. Ja, toll. Aber das Interessante an den 36 Gerechten, also ich finde es erstmal, da kommen wir ja gleich noch drauf, eine unglaublich tolle Idee, dass die Welt auf ein paar Gerechten, aus einer Handvoll Gerechten beruht. Wir haben doch die Geschichte damals gehabt von, wer zurückblättern möchte oder zurückhören möchte, kann das gerne tun zu Abraham. Als Gott beschließt, die Städte Sodom und Gomorra zu vernichten und Abraham, dessen Neffe Lot in Sodom wohnt, versucht Gott davon abzubringen, die Stadt zu vernichten und fängt an, mit ihm zu handeln und sagt, wenn in dieser Stadt 50 Gerechte leben, dann bringst du die ganze Stadt um und auch die 50 Gerechten, die es nicht verdient haben. Und dann sagt Gott, ja, okay, dann bringe ich halt die Stadt nicht um oder ich lasse sie nicht in Asche aufgehen, wenn sich da 50 Gerechte drin finden. Und dann sagt ja Abraham, na gut, und dem ist auch nicht ganz wohl bei der Sache, der sagt dann, was ist denn, wenn es nur 40 sind? Und dann sagt Gott, okay, wenn es 40 sind, dann verschone ich Sodom auch. Und dann sagt Abraham, du, und wenn es nur 30 sind? Dann sagt Gott, okay, wenn 30 Gerechte in Sodom leben, dann verschone ich die Stadt. Und dann sagt Abraham, und wenn es nur 20 sind? Dann sagt Gott, also dann halt auch. Also wenn es nur 20 sind, dann meinetwegen wie soll Sodom weiterleben. Wie auf dem Fischmarkt. Ja, am Schluss handelt ihn Abraham auf 10 runter. Aber nicht mal 10 finden sich in Sodom, sondern nur ein einziger. Das ist Lot und der wird ja dann von den Engeln gerettet. Wer es will, kann es sich anhören über Sodom und Gomorra. Aber das ist so die Vorstellung von Gerechten, für die der ganze Planet erhalten wird, weil es diese Personen gibt. Die jüdische Vorstellung, die ist ganz nah an der Gerechtigkeitsvorstellung von dem Jesus. Ja. Weil die sind ja unerkannt. Keiner weiß, wer das ist. Und sie selbst wissen es auch nicht. Also dieses Äußere. Es ist sogar noch besser. Es ist noch besser. Falls einer der Gerechten seine wahre Bestimmung ahnt oder erkennt, muss er sterben, steht hier in der jüdischen Allgemeinen. Und seine Rolle wird sofort von einem anderen Gerechten übernommen. Also wenn er sozusagen den Hochmut bekommt und in dem Augenblick, wo er sagt, ach, was, ich bin das. Nein, also du darfst es selbst nicht wissen. Du handelst einfach aus dem Inneren heraus. Ja. Ohne äußere Gesetze zu erfüllen. Gesetze erfüllen ist das Mindestmaß. Ja. Ja. Also es kommt auf was ganz was anderes an. Und das ist die Stoßrichtung, die ich aber sage euch, der ja, Jesus ja. auch meint. Jesus war ja auch Jude. Insofern ist es jetzt nicht so von weit hergeholt, dass er dann auch diesem Glauben hier mit den 36 Gerechten anhängt oder denselben Geist versprüht. Ja. Interessant ist auch, dass die Lamed Vavniks mystische Kräfte besitzen sollen und Katastrophen, Bedrohungen oder Verfolgungen abwehren können. Und sobald ihre Aufgabe vollendet ist, kehren sie auch wieder in die Anonymität zurück und verbergen sich wieder im Rest der Menschheit. Und der Witz ist, dass sie zerstreut über die ganze Welt leben, ohne einander zu kennen. Und sie selbst wissen eben auch nicht, dass sie zu den 36 Gerechten gehören. Sollte jemand beanspruchen, einer der 36 zu sein, ist das ein Beweis dafür, dass das nicht ist. Und weil niemand weiß, wer die Lamed Vavniks sind, sollte sich jeder Jude so verhalten, als ob er oder sie einer von ihnen sei. Dies spornt dazu an, ein frommes und demütiges Leben zum Wohle der Mitmenschen zu führen. Das steht hier in der jüdischen Allgemeinen. Das finde ich eine dermaßen gute Idee. Ja, ich auch. Eine dermaßen gute Idee. Jetzt wollte ich dich mal fragen, bist du schon mal einem Gerechten begegnet? Ja. Wann? Bei welcher Gelegenheit? Na, wichtig ist, dass dieses Gerechtsein von außen zugesprochen wird. Ich finde, in manchen Phasen deines Lebens bist du eine Gerechte gewesen. Ich? Schau, du weißt es nicht. Aber du hast Leute aus dem Gefängnis geholt, die dort verrotteten und unschuldig verurteilt waren. Das nötigt mir höchsten Respekt ab. Dann hast du das getan und dann bist du wieder weitergegangen. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, dass Leute etwas tun und für den anderen etwas tun. Ich habe das ja gemacht, weil es mein Job war. Ja, aber man kann seinen Job so oder so machen. Jetzt habe ich dir was mitgebracht, Johanna. Das lese ich dir mal vor. Gestern habe ich eine lange Bahnfahrt gehabt und da habe ich mir überlegt, ob mir mal ein Gerechter über den Weg gelaufen ist. Und ich würde sagen, mir sind zwei Gerechte über den Weg gelaufen. Das eine ist ein Herr, über den ein Rechtsanwalt, der heißt Hubert Gorka und lebt in Karlsruhe. Und über den würde ich dir gerne einen kleinen Text vorlesen, den ich damals geschrieben habe. Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft. Dieser Satz stammt von dem Theologen Eberhard Jüngel. Er beschreibt aber auch, was einen Verteidiger ausmacht, der einen Justizirrtum durch Wiederaufnahme des Verfahrens korrigieren will. Hartnäckige Geduld, die sich aus der Leidenschaft für das Recht speist. Eine solche Leidenschaft bringen nur Juristen auf, die das Strafrecht für mehr halten als einen Werkzeugkasten, der bedrohliche Instrumente bereithält, und die es nicht hinnehmen, dass Gerichte oder Staatsanwaltschaften auch mal fünfe gerade sein lassen. Ihre Leidenschaft entspringt der ernsten, fast metaphysischen Verehrung für das Recht. Hubert Gorka, Rechtsanwalt in Karlsruhe, ist ein solcher Jurist. Von sich selbst sagt er, ich hatte schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Doch das Amt eines Richters erschien ihm zu passiv, da werde bloß alles an einen herangetragen. Der Job des Verteidigers hingegen sei aktiv. Verteidigung ist Kampf, das große Hauen und Stechen. Der größte Kampf des Hubert Gorka ging am 15. Dezember 2010 siegreich zu Ende. Sein Mandant, der Bauzeichner Harry Wörz, wurde an diesem Tag nach drei Hauptverhandlungen vor dem Landgericht, einem Zivilprozess und zwei Revisionshauptverhandlungen endgültig und endlich vom Vorwurf des versuchten Totschlags an seiner Frau freigesprochen. In der Nacht vom 28. auf den 29. April 1997 war die junge Frau Wörz von einem Unbekannten, der in ihr Haus eingedrungen war, mit einem Schal gewürgt worden und erlitt dabei einen schweren Hirnschaden. Sie konnte sich also später nicht mehr äußern, sie konnte sich auch kaum mehr bewegen. Sie lebte von ihrem Mann damals getrennt und hatte einen neuen Geliebten. Harry Wörz geriet deshalb in Verdacht und wurde im Januar 1998 vom Landgericht Karlsruhe zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt. 1999 kam der blutjunge Rechtsanwalt Hubert Gorka durch einen Zufall an den verurteilten Wörz. Der saß nämlich im Gefängnis und Gorka sollte jetzt als Zivilanwalt mit ihm den Schadensersatzprozess durchstehen, den die Eltern der geschädigten Frau gegen ihn angestrengt hatten. Also er war verurteilt und haben sie sich gesagt, so jetzt müssen wir haben unglaubliche Kosten mit dieser schwerbehinderten Frau, jetzt wollen wir Geld von ihm. Und dann gab es einen Zivilprozess und es gelang Gorka, diesen Zivilprozess mit den Mitteln des Strafprozesses zu gewinnen. Also es wurde nicht der Schaden festgestellt oder die Schadenssumme, die bezahlt werden musste, sondern es hat sich alles auf den Kopf gestellt. Gorka konnte nämlich neue Zeugen finden und alte Sachverständige, die den Harry Wörz belastet hatten, mit ihnen ihren Gutachten entkräften. Im Laufe des Zivilverfahrens wurde für ihn offenbar, Wörz konnte die Tat nicht begangen haben. Aus den gewonnenen Erkenntnissen schmiedete Gorka nun einen Wiederaufnahmeantrag für ein neues Strafverfahren, in dem er 12 neue Tatsachen und Beweismittel geltend machte. Ich habe den schönsten Beruf der Welt, sagt er, ich darf anderen Menschen helfen und bekomme auch noch Geld dafür. Ob er das ernst meint? Für die Wiederaufnahme hat er nicht viel mehr bekommen als die Pflichtverteidigergebühren, umgerechnet auf die immense Arbeitszeit ein Stundenlohn von 1 Euro. Dafür durfte Gorka aber erfahren, was ein Wiederaufnahmeantrag bei der Strafjustiz auslöst. Störmanöver, Prozessverschleppung und manchmal die reine Bösartigkeit. Im Fall Wörz stellte sich erst die Staatsanwaltschaft Mannheim seinem Antrag entgegen. Dann musste das Wiederaufnahmegericht durch das Oberlandesgericht Karlsruhe 2 hintereinander auf das richtige Gleis gesetzt werden. Auch die Strafunterbrechung für seinen Mandanten, also dass der aus dem Gefängnis kam, musste erst das Oberlandesgericht beschließen. Menschen wie Gorka stellen das Recht auf die Probe. Hartnäckig prüfen sie nach, was dieses Recht wert ist. Und das zeigt sich immer am Schicksal des Einzelnen. Jenes Elenden, über den die Strafjustiz hinwegrollt und der unter die Kette dieses Panzers gerät. Ein Rechtsanwalt, der sich daran macht, ein Fehlurteil zu beseitigen, darf den eigenen Vorteil nicht im Blick haben. Es gibt nämlich keinen. Wiederaufnahme ist zunächst eine Mission Impossible. Der Verteidiger zieht in einen Krieg, in dem es für ihn nichts zu gewinnen gibt, nur das Recht. Und er stellt sich an die Seite eines Menschen, der alles verloren hat. Besitz, Beruf, Familie, Freunde, Freiheit, Ansehen. Meistens auch den Mut und jede Zuversicht. Was den Verteidiger weitermachen lässt, ist oft allein die Gewissheit, in diesem einzelnen Fall auf der richtigen Seite zu stehen und im Großen und Ganzen die Überzeugung, dass durchgelassenes Unrecht zuletzt das ganze System kontaminiert. Der Wiederaufnahmeverteidiger ist ein unmoderner Typ. Er handelt nicht atemlos und auf den schnellen Erfolg erpicht, sondern er gräbt tief und nimmt sich Zeit. Er ist treu, er ist ernst, von unendlicher Geduld und bereit zur Entbehrung. Er dealt nicht, er verweigert den Kompromiss mit einer feindlichen Strafjustiz. 2005 wurde Gorkas Mandant vom Landgericht Mannheim dann doch freigesprochen. Aber der Verteidiger kam trotzdem nicht zur Ruhe, denn der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs hob den mühsam erkämpften Freispruch jetzt wieder auf. Als der Vorsitzende in der Revisionshauptverhandlung der gegnerischen Nebenklage, also den Eltern, der geschädigten Frau, also den Vertretern der Familie des Opfers, dann auch noch gute Ratschläge mit auf den Weg gibt, wie sie es das nächste Mal besser machen können, lehnte Gorka den ganzen Strafsenat wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Auch das war vergeblich, auch eine Verfassungsbeschwerde blieb erfolglos. 2009 gelang es Gorka in einem weiteren Strafprozess vor dem Landgericht Mannheim, den zweiten Freispruch für Harry Wörz zu erstreiten. Diesmal hielt der Bundesgerichtshof das Urteil und das geschah an jenem 15. Dezember 2010, nach fast 12-jährigem Kampf. Das ist, eine das ist ein Gerechter. Mhm. Und wenn du den Gorka, so wie ich kennengelernt hättest, dann wüsstest du, was für ein unvorstellbar bescheidener Mensch das ist. Das ist ein ganz leiser, wahnsinnig freundlicher Mensch mit einem ganz netten Gesicht, wo du denkst, naja, der tut keiner Fliege was zuleide. Tut er auch nicht, sondern aber er hat sich hier in diesem Fall dermaßen reingekniet und über Jahre diesen von der Justiz zerstörten Mandanten wieder zusammengesetzt. 12 Jahre. Da fällt mir auch noch ein Gerechter ein. Ja. Die Geschichte von Davud Nasser habe ich noch nicht erzählt. Nein. Davud Nasser ist ein palästinensischer Christ. Mhm. Und er hat eine Farm von seinem Großvater geerbt, oberhalb von Bethlehem. Auf dieser Farm wachsen Mandeln und Oliven und Aprikosen. Wirklich ein sehr schöner Platz. Hast du den jetzt in deinem Aufenthalt in Jerusalem kennengelernt? Ja, ich habe den zweimal besucht. Ja. Und ich hätte ihn dir gerne vorgestellt, wenn wir gemeinsam in Jerusalem hätten sein können. Da ist uns ja der Krieg jetzt dazwischen gekommen. Davud Nasser ist eben Besitzer dieses Landes in dritter Generation. Sein Urgroßvater hat es von den Osmanen gekauft. Sein Großvater hat sich das von den Briten in britischen Mandatszeiten bestätigen lassen, dass das sein Grundstück ist. Mhm. Die israelische Besatzung im Westjordanland erkennt das nicht an. Ja. Und es sind drumherum inzwischen auf allen Hügeln um sein Grundstück herum, das ist ja so dieses judäische Hügelland, sind inzwischen Siedlungen entstanden. Das sind auf den Bergen, die mit den roten Dächern, da wohnen die jüdischen Siedler. Mhm. Und er darf nach israelischem Gesetz an seinem ganzen Grundstück nichts verändern. Mhm. Weil wenn er irgendwas verändert, wird es enteignet. Mhm. Und sie versuchen ihm, dieses Grundstück wegzunehmen. Mhm. Seit 35 Jahren steht er vor Gericht. Mhm. Und hat eine Gemeinschaft gegründet, die heißt Tent of Nations, also Zelt der Nationen. Mhm. Und lädt Menschen, junge Menschen aus der ganzen Welt ein, mit ihm die Ernte zu machen. Mhm. Und da kommen die. Aber er hat keinen Platz da oben, um die Leute unterzubringen. Also hat er, wie sein Großvater, der sein Großvater hat, in den Höhlen dieses Hügels gelebt. Und diese Höhlen, davon hat er 7, die hat er wieder reanimiert. Mhm. Da schlafen dann die jungen Leute drin. Da hat er eine Versammlungshöhle und eine Schlafhöhle und eine Kirchenhöhle und so weiter und so fort. Und sein Motto ist, wir lassen uns nicht zu Feinden machen. Und es sieht dann so aus, dass irgendwann einmal steht das israelische Militär vor seinem Grundstück und ratscht alle Olivenbäume nieder. Dann kommen wieder jüdische Helfer aus Amerika und pflanzen sie wieder mit ihm. Und dann kommen Leute aus der ganzen Welt, weil seine Aprikosenbäume von den Palästinensern, den muslimischen Palästinensern, zerstört worden sind, einen Tag vor der Ernte. Also es wird ihm rechts und links alles zerstört, immer. Und er sagt, wir lassen uns nicht zu Feinden machen. Seine Tochter ist inzwischen erwachsen, studiert internationales Recht und versucht, diese Fahne weiterzutragen. Als letztes hat er mir erzählt, dass es das letzte Angebot war, ein Blankoscheck an ihn. Er kann reinschreiben, was er will. Wir kaufen. Oha, ist das so wertvoll, dieses Grundstück? Wir kaufen dir das. Das ist ein wunderschöner Hügel. Ja. Aber die Siedler haben auf der einen Straße eine Mauer gebaut, sodass er da nicht auf sein Grundstück kann. Die Palästinenser, die Muslimischen, haben seinen ganzen Zufahrt vermüllt. Da steigst du über Müll, bevor du auf dieses Grundstück kommst. Und ich schaue jeden Tag nach, ob er noch lebt. Weil jetzt ist natürlich gerade durch diese... Eine gute Gelegenheit. Eine gute Gelegenheit. Mhm. Aber sein Motto, wir lassen uns nicht zu Feinden machen. Ein ganz ruhiger Mann, spricht fließend Deutsch, war auf einer Bibelschule, hat hier diese Bergpredigt auswendig gelernt. Und da kannst du dann sehen, was es bedeutet, wenn jemand in solchen Zusammenhängen versucht, diese Texte zu leben und ein Gerechter zu sein, mehr zu tun, als nur das Gesetz zu halten. Also das ist für mich auch ein Gerechter. Es fällt mir auch noch eine Gerechte ein, wenn es hier die Sendung nicht sprengt. Ich war kürzlich in einem Film, in einem Dokumentarfilm von einem Herrn, der heißt Matthias Freier. Und der hat einen Dokumentarfilm gedreht, der heißt Die Unsichtbaren. Und da war ich vorgestern drin abends, der hat mich eingeladen, weil ich selbst in diesem Film nur einen Satz oder zwei sage, ganz klein. Und die meisten Menschen, die da dokumentarisch auftreten und interviewt werden, sind eben Freunde und alte Weggefährten einer Frau, um die geht es, nämlich um Frau Marianne Azeroth-Freier. Kenne ich nicht. Nee, die kannst du auch nicht kennen, weil sie auch nicht berühmt ist. Eigentlich ist sie sehr berühmt. Ich werde auch hier in dieser Folge zu ihrer Berühmtheit beitragen, obwohl sie schon seit 2017 nicht mehr lebt. Aber sie war eine Kriminalbeamtin am Landeskriminalamt in Hamburg. Und dort kam eine Mutter auf sie zu und sagte, ich vermisse meine Tochter. Meine 30-jährige Tochter ist verschwunden. Und ich habe einen Verdacht, aber niemand glaubt mir. Und diese Kriminalbeamtin hat dann diese Mutter ernst genommen und ist ihrem Verdacht nachgegangen und hat eine unvorstellbare, jahrelange Recherche angefangen, um den Verdacht dieser Mutter zu erhärten. Die Mutter war nämlich der Meinung, dass ihre Tochter ermordet worden ist. Und sie wusste auch oder ahnte auch von wem. Und das Interessante war an Frau Azaroth-Freier, dass sie nicht nur diesem unglaublich schlauen und bösartigen Mörder auf die Spur gekommen ist, alleine, im Alleingang, sondern dass sie auch gegen die gesamte männlich dominierte Struktur der Hamburger Polizei ankämpfen musste, die alle gesagt haben, ach, das spinnen zwei, eine Oma erzählt irgendeinen Scheiß und diese verrückte Tante rennt dem nach. Und die Frau ist ja weggelaufen. Die Frau ist halt weggelaufen, ja. Ja, da gab es ja auch Briefe. Es gab ja Briefe von ihr, die gesagt haben, man soll ihr nicht hinterher schnüffeln, sie habe ein neues Leben angefangen. Diese Briefe hat alle der Mörder geschrieben. Ja. Ja. Die Frau war tot. Sie lag in einem Säurefass aufgelöst in seinem Garten. Das war die Realität. Und sie war nicht die Einzige. Da haben sie noch mehr gefunden. Also, es war ein Serientäter, ein Sexualmörder und ein unglaublich schlauer Kerl, der also über viele Jahre sein Unwesen getrieben hat und der alleine von dieser einzigen Frau erlegt worden ist und der bis heute noch in Fuhlsbüttel, in Santafu, hier in Hamburg in Sicherungsverwahrung sitzt. Und das ist das Verdienst dieser Frau. Also wenn wir jetzt nochmal auf unseren Text zurückkommen und sagen, das Minimum ist das Gesetz halten, sind es alles Geschichten von Leuten, die sehr viel mehr tun, als sie müssten, als sie nur das Minimum. Mehr als das Gesetz es befahl. Ja, und das ist der Sinn des Gesetzes. Und deswegen ist und es das Gesetz erfüllen und nicht nur halten. Ja, es ist ein bisschen so auf verlorenem Posten kämpfen, ja. Weißt du? Ja. Das sind diese Leute, die auf verlorenem Posten kämpfen. Mhm. Die wissen, es ruht alles auf mir. Mhm. Wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Ja, das stimmt. Und es ist unglaublich schwierig, mit sowas anzufangen. Man kann es auch nur ein- oder zweimal im Leben machen, weil man danach erschöpft ist. Man kann sowas nicht öfter machen. Es ist nicht möglich. Es geht über Menschenkraft. Aber die Idee ja auch dieser Bergpredigt ist auch dieser jüdische Gedanke, jeder solle einfach von sich selbst denken, er könnte der Gerechte sein und so leben. Ja. Das heißt ja nur, dass du das ja auch nur einmal in deinem Leben machen sollst. Ja. Es geht ja nicht darum, dass ich die ganze Zeit über die ganze Strecke gerecht sein muss, sondern wenn jeder Mensch für einen anderen einen nur sowas tun würde, dann wäre, Jesus würde sagen, Himmelreich oder Shalom, das Reich des Shalom, würde der Jude sagen. Dann würde der Messias kommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Grenzen unserer Veranstaltung hier sprengt, wenn ich dir was aus dem Tagebuch der Menschheit habe ich nämlich was gefunden, und zwar über die drei Naturen des Menschen. Die gehen davon aus, unsere Freunde hier, Karel van Schaik und Kai Michel, gehen davon aus, dass Gerechtigkeit zur ersten Natur des Menschen gehört. Und sie sagen, die erste Natur, das sind unsere angeborenen Gefühle, Reaktionen und Vorlieben, die sich herauskristallisiert haben über die Jahrtausende, die wir als Jäger und Sammler gelebt haben in kleinen Gruppen. Und da gibt es Dinge, die sind im Menschen drin. Die natürliche Moral zum Beispiel, die das Zwischenmenschliche miteinander reguliert. Zur ersten Natur, schreiben sie, gehören so unterschiedliche Neigungen wie Liebe zwischen Eltern und Kind, der Sinn für Fairness und die Empörung über Ungerechtigkeit und Ungleichheit, der Abscheu gegenüber Inzucht und Kindestötung, die Furcht vor dem Fremden, die Sorge um die eigene Reputation und den Ruf, das Gefühl, sich anderen nach Geschenken und erhaltener Hilfe verpflichtet zu fühlen, die Eifersucht und der Ekel. Und nicht zuletzt unser religiöser Sinn, der allerorten übernatürliche Akteure am Werk sieht. Die erste Natur meldet sich bei uns als Intuition und Bauchgefühl. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich auch. Das kannst du an Kleinstkindern sehen. Ja. Dass wenn du dem einen was gibst und dem anderen nicht, dann ist ein Riesenrabä ist da. Genau. Oder, ich meine, der Augustinus hat ja das Böse am Menschen zu erblicken geglaubt, als er Zwillinge beobachtet, also das ist überhaupt die Idee von seiner Erbsünde, als er Zwillinge beobachtete, wie der eine Zwilling an der Brust der Mutter hing und der andere zuschauen musste. Und dieser böse Blick, den dieses Baby hatte, da sagt er, das muss irgend so was Böses an Eifersucht und Neid, das muss in uns wohnen. Ja, aber es wohnt in uns. Und es ist die erste Natur. Man kann es ja positiv sagen. Ja. Der eine Zurückgesetzte, der nicht trinken durfte, der sehnte sich nach Gerechtigkeit. Der schrie um Gerechtigkeit. Ich auch. Ja, genau. Und der Sinn für Ungerechtigkeit steckt im Menschen drin. Wir wissen alle, was Gerechtigkeit ist. Dann kommen sie zur zweiten Natur. Es sind die kulturellen Errungenschaften, Sitten und Gebräuche, Regel des Anstands, Speisegesetze, dass man keine Hunde isst oder so. Er unterscheidet sich ziemlich von der Region, in der, also das sogenannte, das tut man nicht. Das unterscheidet dann aber die Menschen schon wieder. Die erste Natur ist allen gleich. Die zweite Natur ist eben diese Sitten und Gebräuche, die unterscheiden sich ziemlich. Und die dritte Natur ist die Vernunft. Also die sind die kulturell verankerten Maximen, Praktiken und Institutionen, denen wir aufgrund einer weitgehend bewussten Rationalität folgen. Das heißt, dass wir in diesen Nationen und komplexen Gebilden nur zusammenleben können, wenn wir uns von dieser ersten Natur distanzieren. Ja, es muss nicht immer alles gleich ausgeglichen werden, sondern es gibt dann eben Gerichte und es gibt Beschwerdeinstanzen. Sie schreiben, viele Inhalte der Vernunftnatur bleiben aber äußerlich. Das liegt an ihrer kognitiven Sperrigkeit und dem Umstand, dass sie den angeborenen Neigungen unserer ersten Natur, ich bringe einen um und werde dafür selbst umgebracht zum Beispiel. Ja, das ist die erste Natur. Die Abschaffung der Todesstrafe ist die dritte Natur. Das erzeugt in uns eine permanente Unlust, also zum Beispiel oder auch gesund essen, Sport treiben, uns an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Auch die guten Vorsätze, die wir jedes Jahr aufs Neue fassen, sind typische Produkte dieser dritten Natur. Also ich finde ganz interessant die Angst vor Fremden. Ja, das ist die erste Natur. Das ist die erste Natur. Mhm. Und was es für eine unglaubliche Kraft kostet, kulturelle Kraft kostet. Das zu überwinden. Das zu überwinden, ja. Wir haben unsere ganze politische Debatte geht ja eigentlich natürlich darum. Weil die dritte und die erste Natur miteinander im Krieg liegen, misslingt die Umsetzung immer wieder. Also dieser rationalen Gesetze. Und sie sind eben nur vernünftig, schreiben sie, und stehen im Widerspruch zu den Bedürfnissen unserer ersten Natur. Fahren wir fort mit unserem Matthäus, da geht es nämlich noch weiter und das hören wir uns jetzt an, wie er fortfährt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also, ehrlich gesagt, ich höllisches Feuer. Ich auch. Und du vor allem. Du vor allem ganz höllisches Feuer. Ja, also. Du Nichtsnutz und du Narr. Ich weiß nicht, wie oft du das über andere Leute sagst. Ja, auch zu dir. Tag. Ja, und ich zu dir. Also, das heißt fröhliches Pfarrerstöchter-Duett in höllischem Feuer. Ja. Ja. Aber jetzt im Ernst, da geht es natürlich auch wieder um diese, wir nennen das in der Theologie die Antithesen. Ja? Es ist euch gesagt, ich aber sage euch wieder, Gesetz, das ist das Gesetz und das ist die Erfüllung. Mhm. Es ist viel mehr als das. Und das ist die Tendenz, glaube ich, die muss man sehr genau sehen. Aber das ist doch nicht möglich. Du kannst doch von niemandem verlangen, dass er niemals über einen anderen sagt, du Dummkopf. Nein, das kann man nicht verlangen. Es gibt ja jede Menge Dummköpfe, da wird man das doch wohl noch sagen dürfen. Ja. Es geht um die du nichts nutzt oder eigentlich heißt es du nichts. Ja? Mhm. Es heißt den anderen zu nichtzen. Und das machen wir ja natürlich auch ganz gerne. Mhm. Das ist, glaube ich, der tiefere Sinn von diesem Text, den anderen für nichts erklären. Und du Narr. Und du Depp, ja. Mhm. Also es geht darum, dass man nicht die Gleichheit, das Unbedingte, wie mein Freund Ragaz sagt, das unbedingte Menschsein des anderen anerkennen. Das ist das Herz der Bergpredigt. Mhm. Also das ist die Idee, dass man da natürlich verbal und auch gefühlsmäßig jeden Tag ein bisschen dran ausrutscht, auf dieser Seife ausrutscht, das ist auch selbstverständlich. Ja, aber Jesus verflucht doch auch selber den einen oder anderen hier im Laufe des kommenden Textes. So ist es und hält auch sehr viele Leute für Dummköpfe, richtige Dummköpfe. Insofern geht es darum, dass man das unbedingte Lebensrecht des anderen, den anderen nicht auszuixen, zu nichtzen. Und das erleben wir ja zu Beginn einer jeden Kriegstätigkeit, dass der eine den anderen nichtzt. Du bist nichts. Und dann eben auch pulverisiert, ne? Genau. Und das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Und das ist der Kern von dieser Aussage. Und dann geht es ja noch weiter, wo es dann auf dem positiven Weg, es geht ja hier ums Gericht. Ja? Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor dem Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Du kommst dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ist auch ein Bild. Mhm. Ich habe mich gefragt, von welcher Art von Gericht redet der eigentlich? Ja. Aber ich meine, das war ja besetztes Land. Er muss ja von dem römischen Gericht reden, oder? Ja. Wahrscheinlich redet er von dem römischen Gericht. Das war ja ein vollkommen ausgefuchstes System. Ja. Das weißt du besser. Das römische Rechtssystem. Ja, aber ich weiß nicht, was da jetzt gegolten hat in Israel. Hat das römische Rechtssystem. Das war die Besatzer. Mhm. Die hatten nur in religiösen Fragen nichts zu sagen. Hatten die Römer nichts zu sagen. Da hatten die eine Autonomie. Mhm. Aber in allen Rechtsfragen galt das römische Recht, was ja eine Riesenerfindung gewesen ist. Ja. Und da gab es ja mit Anklage und Prozess und Strafverteidiger und alle möglichen Schritte des Prozesses, wie wir sie eigentlich heute auch schon kennen. Ja. Ich sag mal in Nutze auf jeden Fall. Ja. Und das hat, glaube ich, der Jesus vor Augen. Und ich finde dann zu sagen, versuch dich zu vergleichen, bevor du überhaupt zum Gericht musst, finde ich auch einen wunderbaren Satz, oder? Er sagt, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder was gegen dich hat, so lass deine Gabe dort auf dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm in den Tempel. Da hast du auch wieder, das ist ja schon bei den Propheten angebahnt, das Zwischenmenschliche vor dem Zeremonialen, so könnte man sagen, oder eben vor dem äußerlichen Gesetz halten. Es kommt auf die innere Haltung an. Gerechtigkeit ist wichtig und Recht ist wichtig, aber Barmherzigkeit und Vergebung, das ist ein Schritt weiter und es führt auch weiter. Ja. Das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee. Und ich finde, in einem so justifizierten Land, wie wir es sind, wo alles irgendwie verklagt wird und mein Nachbar schneidet die Hecke nicht und so, finde ich, das ist ein ziemlich aktuellen Text, weil ich glaube, sehr, sehr, sehr, sehr viele Dinge könnten auf diese Weise abgeräumt werden. Ja, sehr viele Dinge, die die erste Natur hervorbringt und mit dem Leben in der modernen Welt nichts zu tun haben und wir nicht können, kompatibel sind. Ja, und wir bräuchten halb so viele Gerichte, wenn die Leute versuchen würden, zum anderen zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das mit der Hecke. Ja. Und dafür machst du das mit deinem Rasenmäher nicht. Dafür gibt es ja auch Schiedsstellen und Friedensstellen, an die man sich wenden kann, auch bei Scheidungen zum Beispiel. Ja. Wo die Leute dann jahrelang über ihre Kinder hinwegstapfen, nur um am Schluss Recht zu bekommen. Ja. Und Familie Block, da kann man es jetzt zurzeit sehr gut sehen, ja, wie man sich gegenseitig fertig macht. Und dabei über die Kinder hinweg geht. Da ist ja die Zeit ziemlich nah dran, ja. Da kann man das ziemlich gut beobachten. Also wie unglaublich leicht das Zusammenleben wäre, wenn, sagen wir mal, nur jeder Zweite versuchen würde, so einen Weg zu gehen. Mit seinen kleineren Problemen. Ich rede jetzt nicht, mein Kind ist ermordet worden oder sowas. Aber ich rede von dem ganz normalen Alltag. Du baust deine Mauer so und ich baue meine Hecke so. Du hast mein Auto gestreift und da ist eine winzige vielleicht Lackspur drin. Und dann sind wir vor Gericht. Stell dir das vor. Und wie unglaublich leicht das Leben wäre, wenn sich nur einfach jeder Zweite ein bisschen danach richten würde. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Da gibt es ein wunderbares Lied von Grönemeyer. ja, genau. Ich habe letztens, da muss ich jetzt noch zum Abschluss schnell erzählen, ich habe einen Film, eine Serie geguckt bei Paramount Plus. Da bin ich über einen Zeitungsartikel drauf gestoßen. Die Serie heißt, da muss ich jetzt gerade dran denken, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht wegen des Bruders, bei denen man da nicht verfluchen soll. Die Serie heißt Der Fluch, The Curse, und spielt in Amerika, ist von einem Juden erfunden, der heißt Nathan Fiedler, der spielt auch die Hauptrolle, als Vollidiot, also ein fürchterlicher Typ. Seine Frau wird dargestellt von Emma Stone. Und dieser Nathan Fiedler, man merkt also nicht nur, dass in diesem Film jüdische Gebräuche explizit gezeigt werden, also man teilt das Brot und man hält den Schabbat und so weiter, sondern der ganze Film ist letztlich, eigentlich ist es eine Parodie, aber es ist bitter ernst auch. Es geht um Leute, die besser sein wollen oder erscheinen wollen, als sie sind. Sind letztlich bös, wollen aber gut sein und wollen auch gut erscheinen. Eine Peinlichkeit jagt die nächste. Im Süden der USA versuchen sie, also in einem Ort in der Nähe von Santa Fe, versuchen sie Biohäuser aufzubauen und die Gemeinde zu unterstützen. Es funktioniert aber alles nicht. Und letztlich nehmen die Leute, denen sie angeblich helfen, Schaden. Und letztlich sind sie dann doch auf ihren eigenen Vorteil aus. Und das wird da geschildert. Das ist unglaublich gut. Und das alles wird begleitet von der Kamera. Also in dem Film wird ein Film gedreht. Und sie lassen sich bei allem begleiten von der Kamera, weil daraus soll eine Serie werden. Über ihr gutes Tun. Ja? Und dann kommt es zu folgender Situation. Er geht auf einem Parkplatz zu einem Einwandererkind aus Somalia, so ein dünnes, ganz dunkelhäutiges Kind, das da so Plastikflaschen mit Limonade verkauft, auf einem Parkplatz. Also schon sehr, sehr, aus sehr, sehr prekären Verhältnissen, ja. Das kleine Mädchen verkauft da diese Flaschen und da geht er hin und schenkt ihr $100 vor der Kamera. Und dann ist die Kamera aus, dann geht er hin und nimmt ihr die $100 wieder ab. Du kriegst jetzt gleich was von mir, ich habe es nicht kleiner gehabt. Ich besorge jetzt weniger Geld für dich, da kriegst du $10, ich kaufe dir deine, oder 5, und ich kaufe dir deine Flaschen da ab, aber die $100 möchte ich jetzt wieder haben. Und die gibt dann diese $100 nicht her und dann gibt es also einen Streit und er reißt sie ihr dann aus der Hand. Und sie sagt dann, ich verfluche dich, ich verfluche dich. Und das ist auch auf der, die Kamera läuft weiter und sie nehmen das auf, diesen Fluch. Und in der Tat passieren ihm ständig merkwürdige Dinge. Also es kommt eine starke Mystery in diesen rational und fast alltäglich wie eine Dokumentation gedrehten Film, kommen lauter merkwürdige Dinge vor, die es nicht geben kann und nicht geben darf. Und jetzt habe ich gestern die letzte Folge geguckt. Da bekommen die beiden ein Kind und leben in ihrem komischen Biohaus. Auf einmal hebt sich die Schwerkraft auf und er hängt an der Decke und kommt nicht mehr runter. Und sie kriegt Wehen und das Kind wird geboren. Und er kann nicht mehr von der Decke kommen. Er klebt, also die Schwerkraft hat sich für ihn, nur für ihn, umgedreht und er hängt an der Decke. Alles andere fällt runter, wenn man es fallen lässt, nur er schwebt nach oben. Und zwar mit der gleichen Gewalt, mit der er nach unten fallen würde. Dann wird eben die Frau dann ins Krankenhaus gefahren und also es ist unglaublich spannend. Also es ist sehr langatmig gefilmt, aber es ist unglaublich spannend und ganz am Schluss will er das Haus verlassen und dann verlässt er das Haus auch und schwebt natürlich nach oben, verfängt sich noch in einem Baum, kann sich da noch ein bisschen festhalten. Dann kommt die Feuerwehr und sägt den Ast ab, auf dem er sitzt, weil sie denkt, er spinnt und fällt jetzt nach unten. Aber er fällt nicht nach unten, sondern er fällt nach oben und verschwindet im All. So endet die Geschichte. Während sie das Kind bekommt, verschwindet er in embryonaler Haltung im All. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine bildliche Umsetzung von dieser Geschichte, die wir erzählt haben bei dem Turmbau zu Babel. Gewogen und zu leicht befunden. Das, ja, oder, ist, das oder ist doch es, genau diese Figur. Gewogen oder, und zu leicht befunden. Oder es ist eine bildliche Übersetzung dessen, was der Jesus mit diesem äußeren Leben meint. Also dieses, ich zeige dir, dass ich bete, ich zeige das, das ist die Kamera. Ja. Ja, und ich zeige da und eigentlich ist mein Herz. Ja. Ist irgendwie anders unterwegs. Und ja, genau. Deswegen verschärft er das. Deswegen sage ich ja immer, das ist so, die Bergpredigt ist sowas wie eine innere Prüfungsmaschinerie. Das kannst du nicht leben. Aber das ist ja dann auch bei den Sätzen mit, es ist dir gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sag dir, ein begehrlicher Blick schon. Mhm. Oder es ist dir gesagt, du sollst nicht lügen. Ich sag dir, du sollst schon gar nicht schwören, weil dein Wort soll auch ohne Schwur Wahr sein. Wahr sein. Deswegen zum Beispiel, als ich Beamtin wurde, als Staatsbeamtin wurde, wurde ich gefragt, ob ich auf den bayerischen Staat schwören möchte. Ja. Oder ob ich das aus christlichen Überzeugungsgründen lassen möchte. Ja. Weil, wenn du das aus christlichen Überzeugungsgründen lässt, dann kommt das zweite Kästchen dran, dann wird dir geglaubt. Mhm. Viele sagen dann, ich schwöre lieber auf den Staat, als dass ich aus christlichen Gründen das verweigere. Also das heißt, das ist Was hast du denn gemacht? Ich habe gesagt, nein, ich schwöre nicht auf den bayerischen Staat. Auf den würde ich auch nicht stören. Also jedenfalls dieses, ich internalisiere. Ich frage mich, was ist eigentlich dein Motiv? Ja. Und das hat der Mann sicher nicht gefragt. Er hat dieses äußerliche Leben für seine erste Natur. Ja. Das hat er gelebt. Und ich finde das mit der ersten Natur, je länger ich darüber nachdenke, sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass die Bergpredigt ist so, frage dich nach deiner ersten Natur. Frage dich, wie bist du gegenüber deinem Bruder? Wie bist du gegenüber deinem Feind? Hast du Angst vor dem? Also unsere ganze erste Natur wird in der Bergpredigt in Frage gestellt. Sie wird nicht immer für gut befunden, aber sie wird in Frage gestellt. Ja. Die Frage ist jetzt, was mich so beschäftigt, ist diese Geschichte mit dem Davonfliegen. Diese Idee, dass man sich am Schluss wirklich von der physikalischen Gesetzen verabschiedet, um die Botschaft rüberzubringen. Er wird aus der Gesellschaft katapultiert. Ja, er wird rauskatapultiert. Ja. Ins All. Ja. Weil er zu leicht ist. Ja. Sehr gut. Er ist zu leicht. Ja, ich schaue es mir an. Ja, und ich verabschiede mich jetzt von dir und auch von allen unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir treffen uns in 14 Tagen wieder und werden dann weiter fortfahren in unserer Bergpredigt. Aber wir werden dann auch irgendwann mal Schluss machen mit der Bergpredigt. Die nächste Sendung wird super. Da geht es nämlich auch um etwas total Aktuelles, nämlich worauf kommt es an im Leben? Worum sorgen wir uns zurecht und worum sorgen wir uns? Sollten wir uns lieber keine Sorgen machen? Ja. Und da bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Ich habe schon einiges vorbereitet. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.